Kneipe sitze ich an einem Tisch. Ein Typ mir gegenüber, da spricht über Politik. Er spricht vom großen Frieden und von der schönen Welt. Doch meinte er, dass sie ihnen nicht gefällt. Heavy Energy! Wollen die Kinder dieser Welt? Heavy Energy! Ohne Macht und ohne Geld? Heavy Energy! Und wir bleiben mit der Natur? Heavy Energy! Wir folgen einer Spur! Krieg und Zerstörung der Natur. Von der kämpfen frei, doch da gab es keine Spur. Erachtet die Verzweiflung und die Uneinigkeit. Wir sollten doch zusammenhalten, dann wär's so weit. Heavy Energy! Wollen die Kinder dieser Welt? Heavy Energy! Ohne Macht und ohne Geld? Heavy Energy! Und wir leben mit der Natur? Heavy Energy! Wir folgen einer Spur! Das müsste das Genick, denn so etwas ist hier noch keinem geglückt. Wir sollten doch was tun, das fühle ich wie nie. Und das, was wir wollen, ist Heavy Energy! Heavy Energy! Wollen die Kinder dieser Welt? Heavy Energy! Ohne Macht und ohne Geld? Heavy Energy!